1 Live. 4. Hier und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und beginnen möchte ich die Show heute mit einem Album, von dem ich absolut sicher bin, dass es uns im Laufe der Show dann auch ein weiteres Mal begegnen wird. Die Rede ist von dem, man muss schon fast sagen, ehemaligen Troubadour-Bänkelsänger Devendra Benhart, der seine Musik im Laufe der letzten Jahre doch ein bisschen gewandelt hat. Mittlerweile zielt das Ganze so ein bisschen in afro-karibische Gefilde, Kalypso-Klänge, aber diese geniale Fahrigkeit in seinen Songs, die so überhaupt nicht in gängige Schemata passen, die ist Gott sei Dank geblieben. What Will We Be ist das neue Album von Devendra Benhart. Hier ist Angelica. Replenish your blossom in Bacchanal, babe, and let regret end at the start of the day. And don't take no secrets back to your grave. Let everyone know. Let everyone know. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. If wildness covers the colors you sense, then how could you think that God has no friends? If life's for the living and death for the dead, and love's in your heart and hate's in your head. Got to go blank to let it appear. The garden on high grows bigger each year. Without the black stone, you can't break the string. The omniverse sings of all of these things. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. Wir sind hier bei 1 Live 4. Wer diese Aufnahme mal sich genau anhört, dieses rhythmische, klopfende Pochen, ich meine nicht den Sound der Bassdrum. Ich könnte schwören, dass ich das genauso schon auf einer uralten Platte der australischen Popband Flash and the Pan mal gehört habe. Also das will ich doch, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, jetzt um die Weihnachtszeit mal irgendwie gegenhören und überprüfen. Tatsächlich hören wir hier aber den eigentlich aus London kommenden Produzenten Scuba, Paul Rose, den es inzwischen nach Berlin verschlagen hat, und man könnte hier bei seinen neueren Tracks fast schon von einer Berlinerisierung von Dubstep-Musik sprechen. Er vertreibt regelrecht seine alten synkopischen Dämonen und geht zusehends auf den straighten 4-to-the-floor-Beat. Der Track hier aus seiner A-Sonic EP, das ist der Titeltrack, Scuba. Davor habe ich einen Mann gespielt, der ist wirklich genial, und dass ich ihn hier nicht schon häufiger gespielt habe, liegt weniger an seiner Platte als an meinem ewigen Rätselraten, wie kann ich den hier vernünftig einbringen. Seine Musik führt einen durch unglaubliche akustische Labyrinthe. Die Rede ist von Faulty DL aus New York, bürgerlich Drew Lustman, dessen neues Album Bravery ich eben ausschnitthaft gespielt habe mit Play Child. Und davor habe ich den kompletten Remix einer Platte hier ausschnitthaft mal gespielt, die mich vor mehr als einem Jahr, man kann wirklich sagen, sehr bewegt hat. Inmitten dieses Albums vor einem Jahr hörte man den britischen Rapper sagen, Trim, it's a London thing. Und das ist es auch mit diesem Remix. Die Rede ist von einem Album von Dusk und Black Down. Hinter Black Down steht der Bass. Tausendsasser Martin Clark, die vor etwas mehr als einem Jahr diesen Londoner Stadtrundgang gewissermaßen gemacht haben, viele Sounds, insbesondere asiatische, eingefangen haben und vernetzt haben mit Elementen aus Grime, Dubstep, man kann ruhig auch sagen Trip-Hop. Heraus kam dieses großartige Album Margins Music. Die beiden Macher des Albums, Dusk und Black Down eben, sind in der Zwischenzeit aufmerksam geworden auf einen Typen aus Sheffield, dessen Arbeiten die Grenzen verwischen zwischen Remixing und zwischen DJing. Der Typ heißt Grievous Angel, und diesem Grievous Angel haben sie das komplette Album in die Hand gedrückt und gesagt, mach einfach mal. Und er hat ein wunderschönes Remix-Album gemacht, in dem er die Tracks miteinander noch stärker verzahnt und vernetzt, als das im Original schon der Fall war, indem er durchaus auch DJ-Fähigkeiten aufblitzen lässt. Ganz fantastisch. Das ist ein Film, der so durchgeht. Ausschnitthaft habe ich das eben gespielt. Dieses, wenn man so will, Remix-Album heißt Margins Music. Dann kommt der Doppelpunkt Redux und stammt entsprechend von Dusk und Black Down versus Grievous Angel. Und um diesen Grievous Angel vielleicht mal hier ein bisschen näher vorzustellen, greife ich jetzt mal auf eine EP zurück, die ich in der letzten Woche schon gespielt habe. Es ist die In the North EP, also im Norden. Und dahinter stecken die The Black Dog-Macher, auf deren Label Science Recordings ist das nämlich erschienen. Und da gibt es aus Sheffield kommend alle Artists, 4 Stück sind hier drauf, eben auch den Grievous Angel mit einer sehr schönen Nummer, die heißt Show Love, und die möchte ich hier spielen. DJ Vadim, Big Red en pure combinaison. Long, long, long. À Paris, de l'Angleterre à la France. Respect maximum, large. Comme Hannibal Lecter, trouve le bon vecteur. Enfermé, cabotonné, camisolé, emprisonné, empoisonné, bien affiché, bien enroulé, démystifié, alcoolisé, métallisé, dévalisé, banalisé, analysé, verbalisé. Bien amusé, verbalisé, bien amusé. Me devine qui les comptes des bons visés. Me devine qui les caméras vont viser. Ça, c'est le bronzé. Ce n'est même pas la peine de demander qu'un appartement descend. Quand tu parles avec un accent, bim, on te descend. Si jamais tu as le malheur de leur ramener un peu trop vite, tu redescends. À niveau systématiquement, ils te rabaissent direct à ton rang. Juste pour info, ce sont des méchants. Rédise les manuels du mec méfiant. Ninja, Red, prêt à lancer l'assaut. Pour les Hans, Ren, tout le fort à d'amour. Texte en rouge, on est vos micros. Attention, bouge de la mec, c'est chaud. Kill, kill, kill, madame, madame, madame. Pour tout le monde, c'est le game over. Fuck de ta game, c'est DJ Selector. T'as des big game, madame, madame, center. Madame, madame, madame, kill, kill. Balance tes missiles, seal. Visez bien dans le mille, mille. Détruisez la ville, ville. Kill, kill, kill, madame, madame, madame. Pour tout le monde, c'est le game over. Fuck de ta game, c'est DJ Selector. T'as des big game, madame, madame, center. Madame, madame, madame, kill, kill. Visez bien dans le mille, mille. Balance tes missiles, seal. Détruisez la ville, ville, ville. J'aimais de pas content direct. Y'en a marre de voir mon larve un sec. Tout le temps avoir un œil dans le nec. Voyez ouais, mais c'est funk for the fuck you make. Si j'aimais de pas content direct. Y'en a marre de voir mon larve un sec. Tout le temps avoir un œil dans le nec. De tout le temps faire attention avec qui je parle. Tout le temps faire attention avec qui je marche. Tout le temps faire attention avec qui je bosse. Tout le temps faire attention avec qui je vais être. Ainsi qu'à mon intellect. De ce dont j'aime de l'être. Là j'appose un peu sur un egg. Cette cigarette pour les électeurs. FFTT de madame view view F-U-C-K. War of you. Je vais voir tous les dirigeants à genoux. Le gouvernement à genoux, tous les politiciens à genoux, le premier ministre à genoux, coupable de sinistre à genoux, tous ces putains de fascistes à genoux, prêts à tout niquer alors niquer tout, avant que cette merde retombe sur nous, pratique le verbe de ninjutsu, je fume de l'herbe de shit c'est tout, ça me fout la gerbe de voir les tanks partout, peux-tu supporter de vivre dans le flou, l'hypocrisie des gens me rend fou, t'as des big events pour le one one two. Kill, kill, madame, madame, da. Pour tout le monde, c'est le game over. Fuck the fuck, MC, DJ, selector. T'as des big bad, bon, max, center. Madame, madame, da. Kill, kill. Balance tes missiles, seal. Visez bien dans le mille, mille. Détruisez la ville, ville. Kill, kill, kill. Madame, madame, da. Pour tout le monde, c'est le game over. Fuck the fuck, MC, DJ, selector. T'as des big bad, bon, max, center. Madame, madame, da. Kill, kill. Visez bien dans le mille, mille. Balance tes missiles, seal. Détruisez la ville, ville, ville. Kurz zwischendurch, das sind die Wax Solutionists. Every time you tell me Wir sind hier bei 1-3-4. Zwei Versuche meinerseits in Richtung Popmusik. Guido haben wir eben gehört mit einem, wenn man so will, R&B-Dubstep, verstärkt um die Sängerin Aya. Beautiful Complication, also schöne Komplizierung. Das macht durchaus Sinn. Dann kam gerade verklungen Darkstar mit diesem wunderschönen poppigen Garage-Electro-Dubstep-Track, wenn man so will, und diesen immer so ein bisschen sakral oszillierenden Synthesizern. Das ist so ein Sound-Trademark eigentlich für das gesamte Hyperdub-Label. Darkstar mit 80s Girl is a Computer. Hier im Hintergrund, meine Güte, wie oft habe ich diesen Mann in diesem Jahr gespielt. Das ist ein brandneuer Track von ihm. Synchro, gewidmet der Jahreszeit. Und das ist der Herbst, immer noch, oder? Autumn, hier ist Synchro. never stop trying. The worst you could be is wrong. So all that I ask is you stop crying. The day has been too long. Up in the morning, out in the light, you won't remember most of this life. Been ganz kurz. Wir haben eben gehört, eine Band aus Nottingham, die nun schon einige Jahre existiert, Savoy Grand. Eine Band um den Sänger, Gitarristen und manchmal setzt er sich auch an die Tasten, Graham Langley. Die Band hatte nach meiner Einschätzung seit jeher in Deutschland das etwas aufmerksamere Publikum als in ihrer eigenen Heimat England und hat vor einigen Jahren einen fürchterlichen Schiffbruch hier erfahren, als sie bereitwillig und völlig kurzfristig sich als Ersatz zur Verfügung stellte für ein mitternächtliches Konzert auf dem Haldern Festival. Dort nämlich war eine andere Nachtband ausgefallen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Völlig unvorbereitet kam Savoy Grand auf die Bühne. Festival war noch absolut voll und gut besucht und der Band gelang es, die Wiese absolut leer zu spielen. Das war ein absolutes Fiasko und die Band selber war auch völlig am Boden zerstört nach dem Auftritt, nach dem Motto, wir waren null vorbereitet und so weiter und so fort. Mit diesem Album spätestens machen sie alles wieder weg. Das ist überragend, erinnert hier und da ganz sicher an die glorreichen Tage von Talk Talk um Mark Hollis, die britische Band aus den 80er Jahren. Savoy Grand, gerade Musik aus dem Accident Book Album. Hier im Hintergrund bis zu den Infos noch This One mit Kono Takosuke Yaro. Es geht weiter hier mit Musik aus der UK Funky House Mix Compilation von Marcus Nasty. Rinse heißt die, ebenso wie das Label, auf dem das Ganze erschienen ist. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4 und haben gerade für einige Minuten die, man muss das wirklich so sagen, die magische Welt von Peter O'Grady erlebt als Künstler Joy Orbison, der in diesem Jahr aus dem Nichts gewissermaßen viele, viele Leute zu wahrhaftigen Kniefällen gezwungen hat. Einmal mit seiner Hüff-Mango-Nummer, die ich eben gespielt habe. Und davor, bisher liegt's mir nur als Ausschnitt, als Edit vor Brooklyn Calling, sein brandneues Werk, von dem ich aber zuversichtlich bin, dass ich es in den nächsten Tagen in voller Länge haben werde. Spectra Soul hier mit Guardian. 1-3-4, das Duo Blue Marten, das ich nun schon seit vielen, vielen Jahren hier spiele, stammt eigentlich aus der eher deepen, atmosphärischen Ecke der Drum-and-Bass-Musik. Mit diesem Titel hier ist es aber in den Taschen zahlreicher Drum-and-Bass-DJs gelandet, die sich eher dem harschen Tech-Funk-Stil verpflichtet fühlen. Schon im Original war das so und ich denke, mit diesem VIP-Remix von Close wird das nicht anders sein. Blue Marten, dieser Titel hier aus dem soeben erschienenen Album Natural History. Davor haben Spectra Soul ihre Visitenkarte abgegeben mit dem Titel Guardian auf dem Metalheads-Label. Alright, little cigar box. Stop what I'm doing. Get the lifeblood of me. I can't stop what I'm doing. It be the death of me. Oh, oh, oh, Lord. Oh, oh, oh, Lord. Oh, oh, oh, Lord. It be the death of me. I'm here to tell you I mean what I do. When I'm working for you. I know it's yours who give me this job. I won't forget it, I swear to God. Cause I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. Oh, I'm happy to have a job. Let me show you how happy I am. Just before I go away, wanna say I'll be flavor all long as I may. I know it's sad, my bread buttered on. That's over now, goodbye so long. Cause I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. Oh, I'm happy to have a job. Yes, I'm happy to have a job. Yes, I'm happy to have a job. Yes, I'm happy to have a job. Yes, I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. Yes, I'm happy to have a job. For himself in the wild. He laughed at him anytime he went to town. So he kept to himself and he seldom came around. Loved life and he loved his kin, but he couldn't understand why they ain't love him. Slept out in the shed all alone, and all he ever wanted was some friends of his own. A few hands saved him, took him in and raised him. Taught him about love and struggle and patience. Gave him the family comfort he was craving. He worked when they worked and he sang when they sang. He sang so clear, so loud that the masses of the children could hear him from the house. They recognize his voice and ran out. Everybody wanna know what the ruckus all about, y'all. Preach on, Mr. Preacher Man, they say. Everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours bring us a brand new day. Preach on, Mr. Preacher Man, they say. Everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours bring us a brand new day. So long for y'all to come out here and take me in the home. The world's so cold with no place to belong. He said, come on in, boy, sing me a song. He stepped inside and to his surprise, it was so damn fly, he can't believe his eyes. Ate and he drank and he felt satisfied till he sat by the window and he glanced outside. Loved ones out working, eyes got full and his heart started hurting. Cause them folk been singing for years, but ain't never one of them set foot up in here. Hold up, how y'all get so much living off folk like us that got it so rough? The way you hold them in your cold clutch makes me think that you don't love your own soul enough. Preach on, Mr. Preacher Man, and say everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours bring us a brand new day. Preach on, Mr. Preacher Man, and say everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours give us a brand new day. As he sang every note, the songs he was told and the ones that he wrote, stood up, cleared his throat, grabbed his coat. In those last moments, a few words were spoke. I used to peek at this old house and all, imagining what it must be like and all. And it's the finest spread these eyes ever saw. But I don't mind saying I feel sorry for y'all. All that getting, so little giving, led a lot of y'all to forget what's missing. Built you a big, pretty prison to sit in. Strut around here, convinced that that's living. But we gon' keep on singing, keep on soldiering, keep on building, keep on teaching, and keep on listening, and keeping on till the whole thing's different. In the shed, the sun start to set, said all his prayers and laid down his head. Everything said that he needed to say, and one of these mornings we'll wake up to a brand new. Preach on, Mr. Preacher Man, he say. Everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours give us a brand new day. Preach on, Mr. Preacher Man, he say. Everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours give us a brand new day. Eins live hier, kurzer Break hier. Es ist und war eine weit verbreitete Einschätzung gegenüber dem Musikgenre Hip-Hop, dass es so etwas sei wie der Blues der jungen Afroamerikaner. Eine solche Umschreibung ist mir und vielen anderen sicherlich auch immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ging es im Blues thematisch meistens um die Arbeitswelt der Afroamerikaner oder um ihre beschwerlichen Reisen, so hat sich die Thematik im Hip-Hop natürlich verschoben, hin zu dezidiert politischeren Inhalten auf der einen Seite, aber auch zu partyeskeren Momenten auf der anderen Seite und natürlich hin zu der Frage, wer ist der Beste hier in der Neighborhood? Trotzdem gibt es so gut wie überhaupt keine Überschneidungen oder Korrespondenzen zwischen Blues und Hip-Hop, was ich deshalb sage, weil ich immer mal in all den Jahren wirklich drauf geachtet habe. Nach meiner Erinnerung haben Arrested Development mal eine fantastische bluesige Hip-Hop-Nummer gespielt, die ich aber jetzt titelmäßig auch nicht mehr im Kopf habe, müsste ich nachschauen. Wir haben gerade gehört den amerikanischen Rapper Brother Ali, dessen Album Us mir sowieso überragend gefällt. Es fängt schon mit mächtigen Gospelchören an und dieser ganze spirituelle und wahrhaftige Geist zieht sich im weiteren Verlauf dann auch wirklich wunderbar durch das ganze Album. Breaking Dawn ist der Titel von Brother Ali, den ich hier gerade gespielt habe. Davor, das war ein Mann namens C6 Thief, der irgendwann in den 40er Jahren, so habe ich nachgelesen, in Oakland geboren worden sein soll. Schwierige, zerrüttete Verhältnisse, so ist zu leben, war schon früh auf sich allein gestellt und hat sein Leben als Hobo bestritten, also als Wanderarbeiter, wenn man so will, als jemand, der auf die Züge sprang, sich durchs Land kutschieren ließ und dann tagelohnmäßig hier und da seine Jobs antrat. Und das ist auch immer noch die Welt, von der er heute berichtet, zum Beispiel in dem Song, den ich eben gespielt habe, Happy to Have a Job, aus seinem Album Man from Another Time. Mittlerweile lebt C6 Thief in Norwegen, ist dort mit einer Norwegerin meines Wissens verheiratet und hat auch während seiner vielen Reisen als Hobo sich erstaunliche Fähigkeiten in studiotechnischer Hinsicht aneignen können. Der Zufall hat ihn offensichtlich in diverse Studios gespielt und ich habe das nicht nachprüfen können anlässlich der heutigen Sendung. Er soll Anfang der 90er Jahre, ich weiß jetzt gar nicht, ob als Produzent, als Tontechniker, auch mit der Band Modest Mouse zusammengearbeitet haben. C6 Thief, Brother Ali, das sind diejenigen, die wir gehört haben und kommen jetzt zu einer Bluesband, die sich mit dem neuen Album allerdings vom Blues kurioserweise in Richtung Hip-Hop bewegt. Es hat zahlreiche Sessions in Brooklyn gegeben. Die Rede ist von den Black Keys, die ja im weitesten Sinne eine Bluesband sind. Dieses Duo, die Black Keys zusammen mit zahlreichen Rappern, und herausgekommen ist ein mörderisch gutes, bleischwer gerocktes Album mit Leuten wie zum Beispiel Mos Def, mit Rag One, mit Razor, Pharaoh Monk und die letztgenannten beiden. Die hören wir jetzt auch auf dem selbstbetitelten Black Rock Album mit dem Titel Dollars and Cents. Zig, zag, zig. Oh man, this is very scary. This is probably not the ordinary. You won't hear that, don't you? Yeah. Hey yo, let's turn the pimp a little bit. I'm gonna tell her what I'm trying to tell her. You got me? Old man Joe, like Tony Stark, man, we throw your ass in the Cobra clutch. The man watch as your whole head opens up. Sober up, nigga, it's the Bob Dizzy. We throw goss in the air that flow like a frisbee. My niggas frostbitten glass, Cobra crispy. Love my wins, but y'all does, nigga, miss me. I'm bionic, my chronic job, the Dizzy juice. My fist smashed as Bruce, you better call a truce. No excuse, the black man must stand up. Time to make the rules sign, throw both of y'all hands up. You see me in the Maserati Gran Turismo. Up in the club, my beat got more soft than Quizno. Mama, that's the business, I'ma get this. Cream in 10 digits, fuck that before I quit this. Walk in the fist of a prince. If it don't make dollar, nigga, then it don't make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. No, no. Yeah, it don't make sense. Shake it out. My 6 cents, my 16 to 6 sentences that make sense, which means I inflict pain that's intense. I got brains backstage, I've been rhyming 6 cents. Sing a song of 6 pence, pocket full of ride, the bros, pounds, your bros till I die. Toss French, Frank's, Dutch mark to the sky. My shades black, my boots is fried. Rock and roll, I lose control. Fuck the white ones, the black keys got so much soul. While you come off with the bench, if it don't make dollars, then it don't make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. Don't make dollars, then it don't make sense. Don't. It needs to make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. Front Street, open with the funk so that no one wants beef. She the type that like to lay it all on the line. She say what's on the mind, that way it ain't a crime. The crime is that you show no shame, and you make those claims like you play no games, when in reality, you the biggest player of them all. The princess that wore the most layers to the ball, trying to cover up when you laying in your drawers. You front like you a freak and everything you say is wrong, but deep down, you really scared he's gonna leave ya. Your closet got more skeletons than the Dia. De los Muertos, you worse than my perros. My dogs that only fuck with broads from the ghetto. You date losers cause it make you feel superior. Try to tell me lies to justify, but all I'm hearing is the face for your truck. She seemed like the type with no taste for shame. It walks like a snake, then they can't complain. Nah, people love you and cling to them raw fumes. Keep it up, cause we don't see through your costume. She been a little queen since 15. In and out of different scenes, never kept the image clean. So critical, over-analytical. Fast forward, of course, old and miserable. Long trail of breadcrumbs and head games. Bed bums, the best ones get pet names. First glance, you can see the dirt. Closet door wide open, no need to search, nah. The truth is just an excuse that you use to polish up a pair of selfish shoes. Take it how you want, but face up the front, cause them skeletons dance to the bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, Just turn the watts up right and express yourself. Study that message well, it's soul history. You don't know soul, you don't know to me. That's how I roll, so down with it, so profound with it. No clown with it, pounding it so hard. Through the keys and the paths, I'm a sampler. It might damage just to amp it up. And no matter what you say or do, I'm staying true, the inspiration over and irreplaceable. I guess my time is here. Never flexible. This person is amazing. It's great style, inspiration. Never flexible. And there's no way you can change me. irreplaceable. I guarantee this shit would never ever be the same. Ever be the same, never ever be the same. Yeah, I do this shit so ghetto, so gully, so raw. When I'm on the cold metal, don't touch me and I stay gutter. Yeah. Fuck around with a lot of dirt, drop a verse and popular demand through your monitors. Pure peace, the name, I stay riding over bass lines, waste no time on plain silence. Yeah. Clown ass be hilarious, I mastered this better than anybody when I'm on some Saint Anger. You can't handle this type of scandalous attitude. I'm spitting the syllables tight and keep it classical. Flashlight style like Parliament. It's a wax old thing, y'all, so let's get on with it. Hier mache ich auch nochmal einen kleinen Break. Nachdem wir gerade den Neuseeländer Julian Dine gehört haben. Mir sagte der Name bisher nichts. Ich habe aber gelesen, dass er unter anderem auch schon Gastrollen auf Tracks der neuseeländischen Soul-Reggae-Dub-Band Fat Freddy's Drop gehabt hat. Jetzt erscheint ein eigenes Album von Julian Dine, der im Übrigen von einem Mann wie DJ Vadim zum Beispiel in den höchsten Tönen gelobt wird. Dieses Album heißt Pins and Digits und kommt für meine Begriffe ausgesprochen facettenreich daher. Es gibt, man kann das ruhig so sagen, so einige Future Soul Songs, wo Julian Dine wirklich versucht, moderne, sehr offene Arrangements zu installieren. Und auch in und gerade in den Instrumentaltracks wirft er gewissermaßen so ein bisschen die Suchscheinwerfer an und probiert sich an neuen Rhythmen, neuen Sounds, instrumentalen Tracks, die hier und da sogar in das gehen, was ich hier seit Monaten schon mal so ein bisschen unter der Rubrik Wonky Hip-Hop, Downbeat, Future Hip-Hop abgehandelt und auch gespielt habe. Ich würde gerne ein weiteres Beispiel aus dem Album von Julian Dine gleich folgen lassen, weise aber mal darauf hin, dass ich davor zum wiederholten Mal einen Track aus dem Album der Waxolutionists gespielt habe, die wir heute schon mal hörten, verstärkt um den eben schon mal erwähnten DJ Vadim. Und davor habe ich einen sehr mächtigen Track gespielt, der im Grunde nahtlos anschloss an das, was wir von Black Rock gehört haben. Dieser Titel stammt aus dem Album des Duos Feld. Mit Feld ist nicht etwa die britische Gitarrenband gemeint, die in den 80er Jahren für einigermaßen Furore sorgen konnte, sondern ein amerikanisches Rap-Duo, das aus Slug und Murs besteht und immer dann den Namen Feld annimmt, wenn es darum geht, Schauspielerinnen, amerikanische Schauspielerinnen eher der B-Kategorie zum Thema des Albums zu machen. Das neue Feld-Album widmet sich der amerikanischen Schauspielerin Rosie Perez, die ich zu meiner Schande auch nicht kannte vorher. Vielleicht ist das ja ein dezenter Hinweis auf tatsächlich B-Kategorie. Ich habe aber nachgelesen, 1964 geboren und tatsächlich war sie doch einmal Oscar-nominiert. Allerdings für die beste Nebenrolle. A Tribute to Rosie Perez, so heißt entsprechend das Album von Feld, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Lasst uns weitermachen mit so leicht verqueren Beats. Bevor wir zu Julian Dine zurückkommen, ist hier ein Titel von Flying Lotus, der heißt Disco Balls und findet sich auf der 5-Jahres-Compilation von Hyperdub. We'll be right back. voices fill our minds. We dwell inside a space of freedom and escape from the world and its chains. Shifting shapes and twisting sounds. We float above the ground, awaited by the pounds of hurt and the pain. Yeah, yeah. These headphones speak the portal to the soul. Let the puppet take control. Stefan Fries um Mitternacht. Reaktionen auf Minarettverbot in der Schweiz, Aufruf an Aachener Gefängnisausbrecher und das Wetter morgen nur wenig Sonne. Das Minarettverbot in der Schweiz ist im Ausland teilweise gelobt worden. Rechtsgerichtete Politiker in den Nachbarländern Österreich und Italien nannten das Ergebnis der Volksabstimmung in der Schweiz ein klares Zeichen gegen den radikalen Islamismus. Auch die Schweizerische Volkspartei, aus deren Umfeld die Initiative stammt, äußerte sich erfreut. Bei der Abstimmung hatten sich 57% der Schweizer dafür ausgesprochen, die Minarette neben Moscheen zu verbieten. Die Polizei hat den flüchtigen Schwerverbrecher aus Aachen aufgefordert, aufzugeben. In dem Aufruf heißt es, Peter Paul Michalski solle sich stellen, bevor Menschen zu Schaden kommen. Horst Kleuser berichtet. Das Verhalten der letzten Tage habe ja gezeigt, dass ihm nicht daran gelegen sei, Menschen zu verletzen. Sein Kumpan Michael Heckhoff war gestern Vormittag in Mülheim an der Ruhr von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei unverletzt festgenommen worden. Michalski ist weiter auf der Flucht. Seit dem Ausbruch aus der JVA Aachen am vergangenen Donnerstag hatten die beiden Verbrecher zunächst zwei Taxifahrer, dann eine junge Kölnerin und schließlich ein Essener Ehepaar in ihrer Gewalt. Alle kamen aber unverletzt davon. Im deutschen Einzelhandel gibt es möglicherweise eine neue Spitzelaffäre. Betroffen sind 32 Filialen der Supermarktkette Edeka in Sachsen, Thüringen und Bayern. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus lässt Edeka seine Mitarbeiter offenbar seit Jahren durch Detektive bespitzeln. Demnach besuchten diese unerkannt kranke Mitarbeiter zu Hause und filzten die Privatautos von Edeka-Angestellten. Laut Focus will die Gewerkschaft Verdi Strafanzeige stellen. Edeka hat angekündigt, die Vorwürfe zu prüfen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen einen Sieg eingefahren. Gegen den VfB Stuttgart gewannen die Leverkusener zu Hause 4:0. Trainer Jupp Heynckes fand nicht nur sein eigenes Team gut, sondern lobte auch die Stuttgarter. Wir wollten natürlich nach den gestrigen Spielen wollten wir einfach vorlegen. Pardon, das war der falsche Ton. Im anderen Sonntagsspiel unterlag Hannover 96 zu Hause Bayern München mit 0:3. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es für die NRW-Vereine keinen Sieg. Düsseldorf spielte auswärts gegen 1860 München 2:2. Oberhausen verlor in Cottbus mit 0:3. 1 live. Sektorwetter. Nur im Osten von NRW gibt es in der Nacht teilweise noch Regen. Ansonsten bleibt es trocken bei bis zu 10 Grad. Ähnlich ist das Wetter auch morgen verteilt. Vom Westmünsterland bis zur Eifel weitgehend trocken. Vom Weserbergland bis zum Hochsauerland fällt zeitweise Regen. Die Höchsttemperaturen in Bielefeld und Tilden 7 Grad und in Gelsenkirchen 8 Grad. Am Dienstag dann wieder etwas Sonne und nur vereinzelt Schauer bei maximal 8 Grad. Stauschau. Und da ist weiter nichts los. Eins live. Vier. Ganz kurz noch dieser wunderhübsche Track, eben im Jay Dilla-Style, wenn man so will, kam von Tarak and the Love Lucian aus dem Album The Fevers, das schon hinsichtlich seiner Veröffentlichung ein bisschen zurückliegt. Liberations Lullaby, der Track. Es geht hier weiter mit unserem Mann aus Düsseldorf, Matt Flores, zusammen mit Tyree Cooper, Shining Lights.

1Live4, diesen Klassiker wollte ich einfach mal wieder einstreuen. Die Temptations mit Papa Was a Rolling Stone aus dem Jahr 1972. Natürlich nicht ohne Grund, denn Matt Flores und der Haussänger Tari Cooper mit ihrem Track über die Reize der Clublichter Shining Lights haben einen Live-Bassisten für die Aufnahme mit ins Studio geholt, Wayne Darin, der früher schon mal in der Ice-T-Band von Buddy Count mitgespielt hat. Und der ist mit seinem Bassspiel, ich glaube sogar erkennbar, in die Welten eben von Papa Was a Rolling Stone Temptations eingebrochen, sodass das ein bisschen auf der Hand lag. Hier im Hintergrund Soul Clap und Le Loop mit einem sehr schön hausigen, souligen, so sollte ich sagen, souligen House-Track I Want You. Das Ganze aus der Significant Others 2 EP des New Yorker Wolf & Lamp Labels. Soul Clap und Le Loop. Soulclap, Le Loop, I Want You und dieses Wolf and Lamp Label, eben erwähnt aus New York, das geizt seit einiger Zeit wirklich nicht mit Releases und man kann nun wirklich nicht sagen, dass da jede Menge Schrott bei wäre, ganz im Gegenteil. Ich will hier einen ganz kleinen Break wagen. Seit letzten Sonntag, dem 22.11., zeigt der amerikanische Filmemacher David Lynch in Brühl im dortigen Max-Ernst-Museum ein anderes künstlerisches Gesicht. Dort nämlich gastiert er mit insgesamt 150 Gemälden, Zeichnungen, aber auch Fotografien. Die Ausstellung reicht noch bis in den März des Jahres 2010. Berühmt geworden ist David Lynch durch Filme wie zum Beispiel Blue Velvet, Elefantenmensch oder auch die Serie Twin Peaks. Es ist ein Zufall, aber es trifft sich gut, dass auch der New Yorker Thomas Truax als Musiker gerade unterwegs ist. Er nämlich hat sich mit seinem neuen Album den Liedern, die gleichwohl ja auch Weltruhm erlangt haben, den Liedern der Filme von David Lynch verschrieben. Thomas Truax, Songs from the Films of David Lynch, so heißt sein aktuelles Album, mit dem er schon seit einigen Tagen in Deutschland, in Europa unterwegs ist. Und jetzt am Dienstag, das wäre also genau genommen morgen, im kleinen Kölner Club Tsunami Club im Ferkulum 9, das ist die Adresse dieses Clubs, gastiert. Aus diesem Album von Thomas Truax möchte ich mal einen Song spielen. Die meisten von euch werden den natürlich kennen. Hier ist die Twin Peaks Melodie. Be hurt this time. Don't let yourself be hurt this time. Don't let yourself be hurt this time. Don't let yourself be hurt this time. Then I saw your face. Then I saw. Let yourself be hurt this time. Then your kiss so soft. Then your touch so warm. The stars still shine bright. Got one friend who's a flight attendant. You got one friend who likes speed. You got one friend who always wants to smoke inside of your house. And you got one friend who secretly likes to get peed on sexually. You got one friend who is oh so metro, and one friend who we all call the retard. You got one friend who's fighting cancer. You got one friend who I bet right now is barking out in the yard. But I'm the worst friend in the world. I'm the worst friend in the world. When you are down, I'm nowhere to be found. I'm the worst friend in the world. You got one friend who is in Iraq. You got one friend who always dresses like little Bo Peep. You got one friend is in prison. You got one friend who is really, really into feet sexually. You got one friend who could be a competitive eater. You got one friend who's one of those bad movie buffs. You got one friend who touched you inappropriately. You got one friend who you are pining to touch, but I'm the worst friend in the world. I'm the worst friend in the world. When you are down, I'm nowhere to be found. I'm the worst friend. got one friend who's a MacArthur fellow. You got one friend who's a widower. You got one friend who claims to have taken a dump in the White House. You got one friend who just gave birth to twins. You got one friend who goes to the gym at least twice a day. And one friend who recovered from severe burns. You got one friend who rubbed his penis on TV's actual Wheel of Fortune. And one friend who y'all ain't. Y'all ain't even on speaking terms. sind hier bei 1Live4 und haben eben einen Ausschnitt aus dem neuen Album des Amerikaners Vic Chestnut gehört. Skitter On, Take Off heißt es, das aus meiner Sicht und nach meiner Erinnerung am wirklich brutalsten runtergestrippte Album, das ich persönlich je von Vic Chestnut gehört habe. Worst Friend, der schlimmste Freund, den man sich auf dieser Erde, auf diesem Planeten nur vorstellen kann. Das war der Titel, den wir aus diesem Album gehört haben, das im Übrigen mit in Zusammenarbeit unter anderem mit Jonathan Richmond entstanden ist. Hier Harry Craze mit dem Titel WA6. ganz kurz zwischendurch, müsste ich aus den vielen hundert Aufnahmen und Sessions des Saxophonisten John Coltrane ein einziges Stück heraus destillieren, das für mich besonders bedeutsam ist, dann wäre es in dem Fall, ich könnte mich da wirklich klar entscheiden, der Coltrane-Klassiker Neymar. Ganz früher habe ich mal in einer Band gespielt, die teilweise auch so ein paar Jazz-Standards im Programm hatte und dazu zählte Neymar mit einer wunderschönen Thema-Melodie. Und diese Melodie kam mir irgendwie kurz vor der Sendung in den Sinn, als ich diesen bärenstarken Dubstep-Titel von Harry Grace gespielt und auch nochmal für mich so gehört habe, der so etwas wie ein Thema hat und weiß der Henker, wie es kam, so von Ferne echote das Stück Neymar wieder in meinem Kopf herum. Da habe ich das in aller Kürze versucht, in meinem Vinyl-Dschungel zu finden und wurde aber nicht fündig. Stattdessen bin ich dann an eine monströse Box gegangen, auf der alle John Coltrane-Nummern vereinigt sind, die er für das Prestige Recordings-Label aufgenommen hat, und bin dabei auf diese wunderbare Nummer gestoßen, Stardust aus dem Jahr 1958, auf der John Coltrane von dem damals noch blutjungen und kaum bekannten Trompeter Freddie Hubbard unter anderem unterstützt wird. John Coltrane, Stardust. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, weil es so wunderschön passt, schließen wir das ganze Theater heute hier, lassen den Vorhang fallen gewissermaßen mit einem weiteren Titel aus dem neuen Album von Devendra Banhart. What Will We Be heißt es. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann schon bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Wünsche allen eine gute, friedliche, gesunde Woche und freue mich natürlich, wenn wir uns dann gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute, ciao. I've had a lot of young boys, and we taught each other dearly how to love. Dearly how to love. Trying not to scare them.